Deutschlandfunk Kultur Lesart. Walter Benjamin ist einer der berühmtesten deutschen Denker und Schriftsteller im 20. Jahrhundert und eins seiner bekanntesten Bücher, das ist seine Berliner Kindheit. Dieses Buch gibt es jetzt in einer neuen Ausgabe mit einer verblüffenden Wirkung. Benjamins Buch liest sich vollkommen neu. So sagt das jedenfalls die Berliner Akademie der Künste. Dort wird heute die neue Berliner Kindheit vorgestellt. Am Telefon ist jetzt Erdmut Wietzisler, der Leiter des Walter Benjamin Archivs in Berlin. Guten Tag, Herr Wietzisler. Guten Tag, Herr Mayer, hallo. Vielleicht können Sie uns mal für alle, die Benjamins Berliner Kindheit nicht kennen, kurz einführen. Was ist das denn für eine Art Buch? Na, zunächst mal ist es Benjamins schönstes literarisches Buch. Und das ist wichtig, weil Benjamin ja als Philosoph gilt und als Kunstdenker und dadurch für viele auch nicht so zugänglich zu sein scheint, ein akademischer Autor. Die Berliner Kindheit ist eine Sammlung von kleinen Erinnerungsstücken, in denen gleichzeitig immer die Frage, was kann man überhaupt behalten aus der Vergangenheit, was kann man aus der Kindheit wissen, auch reflektiert wird, aber eben in konkreten Geschichten, Bildern, Beschreibungen von Gegenständen. Und er erzählt von seiner eigenen Berliner Kindheit, von seinem Großwerden, von seinem Elternhaus, von solchen Dingen in diesem Buch. Genau, von Ausflügen zum Brauhaus Berg, von einem Einbruch in der Wohnung nach der Rückkehr aus dem Urlaub, von dem Erwachen des Sexus, wenn der junge Mann durch die Straßen streift und was Verbotenes glaubt zu tun. Und jetzt habe ich schon zitiert aus der Ankündigung der Akademie, das Buch lese sich jetzt in der kritischen Gesamtausgabe, in der jetzt die Berliner Kindheit erscheint, da lese sich das vollkommen neu. Ich weiß nicht, wie weit Sie da mitgehen und ob Sie uns begründen können, warum denn vollkommen neu? Naja, es gab bisher 4 verschiedene Fassungen dieses Buches. Das liegt an der Überlieferung. Eins ist ein Typoskript gewesen, was erst vor 20 Jahren aufgetaucht ist. Und dann gab es eine Handschrift im Besitz von Theodor W. Adorno. Und man hat immer gedacht, okay, es ist ein Buch in verschiedenen Stufen. Jetzt in dieser Edition sehen wir das als ein Gesamtprozess, als ein Kontinuum gewissermaßen, als ein großes Gewässer mit Nebenflüssen und Nebengewässern. Man kann in dieser Edition sehen, wie Benjamin gearbeitet hat. Und man sieht, dass das eine von dem anderen sich gleichsam meandernd so weiter schreibt, weiter drängt. Das kann bisher keine Edition, das konnte man bisher nur im Archiv in einem intensiven Studium erfahren, diesen Effekt, und kein Buch kann das wiedergeben. Und jetzt in dieser Buchform, man muss sagen, kombiniert mit dem Digitalen, kann man das studieren, wo immer man ist. Also das Buch einmal, das sind 2 Bände mit einem umfangreichen Kommentarapparat, wie das ist bei solchen kritischen Ausgaben. Große Bände, sehr dick, 89 Euro kostet das. Und dazu gibt es nochmal eine kostenfreie digitale Teilausgabe. Was kann man machen mit dieser digitalen Teilausgabe? Ja, das ist die Seite Walter Benjamin Digital, die die Firma Pagina in Tübingen hergestellt hat für uns. Die sind erfahren, die haben auch eine Faust-Edition, also mit einer digitalen Edition sämtlicher Faust-Überlieferungen hergestellt. Wir haben jetzt zunächst in einem ersten Schritt sämtliche Manuskripte dieses Kindheitsprojekts zugänglich gemacht und man kann die ganz normal erstmal öffnen und dann kann man mit einem, das ist glaube ich wirklich der Witz der ganzen Sache, mit einer Art Schieberegler sich entscheiden, ob man nur das Manuskript anguckt oder ob man, wenn man den Regler in die andere Richtung tut, nur eine Transkription anguckt. Man kann aber auch in der Mitte sich nach Belieben eine Position wählen, wo man ganz leicht über dem Manuskript, so wie so eine Art Lesehilfe, die Transkription hat. Dann kann man Auszüge natürlich herausnehmen, man kann suchen, man kann sich das nach der Edition, nach der Überlieferung in den Archiven und auch nach den einzelnen Stücken anzeigen lassen. Und das gibt eine unglaubliche Beweglichkeit, die das Buch eben dann doch nicht bietet. Das ist jetzt interessant für Forscher oder für Leute, die den Text eigentlich kennen und tiefer in die Genese, in die Entwicklung des Textes einsteigen wollen. Oder ist es, können Sie sich noch andere Nutzer dieser digitalen Ausgabe vorstellen? Unbedingt. Also es ist natürlich interessant für Forscher, die vielleicht dann auch auf den Besuch des Archivs verzichten und sagen, also diese Sache gucke ich mir jetzt von zu Hause aus an oder von meinem Institut. Aber ich glaube, diese Art der Präsentation, was auch hinreißend Ästhetisches hat und reinzieht, weil sie eine Denkbewegung vorführt, die kann auch ein Beginn sein. Die kann auch einladen, Benjamin zu lesen. Dann wird man vielleicht irgendwann amüsiert sehen, dass es auch Bücher gibt, in denen das ganz schlank und scheinbar einfach geordnet existiert, die Berliner Kindheit. Wir haben schon die Hoffnung, dass das eine Öffnung und auch ein Angebot für ein größeres Publikum sein kann. Nicht für Massen, aber für Leute, die sagen, Benjamin, da war doch was. Die könnten jetzt, glaube ich, ganz neugierig gemacht werden. Und war das der Hintersinn dieser digitalen Teilausgabe? Also Teilausgabe heißt es immer, weil nicht das Gesamte, die Kommentare und so weiter mit erfasst sind. War das der Hintersinn oder gibt es noch andere Gründe, dass Sie sich ja jetzt zum ersten Mal entschieden haben, zu der Benjamin-Ausgabe auch so eine digitale Ausgabe zu machen? Das ist jetzt der Mehrwert, der entstanden ist. Aber der Anfang der Geschichte ist anders gewesen. Wir hatten große Bände geplant und die Berliner Kindheit und das Spätwerk, die Passagenarbeit und die Baudelaire-Studien sollten in großformatigen, vierfarbig gedruckten Bänden erscheinen. Und durch Benjamins winzige Schrift muss man so lange Zeilen machen, wenn man das genauso wiedergibt, wie er die Zeilen gesetzt hat, dass man Riesenbände kriegt, die sind unverkäuflich, kein Mensch will die im Regal haben. Und dann entstand irgendwann, als das klar geworden ist, bei der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur, die das Ganze trägt, die Überzeugung, dass wir das gemeinsam mit dem Surkamp Verlag anders machen und dass wir auf die großformatigen, teuren Bände verzichten und ins Netz gehen. Und jetzt sehen wir, dass das eine geniale Idee war. Walter Benjamins Berliner Chronik, Berliner Kindheit um 1900 erscheint in der kritischen Gesamtausgabe des Surkamp Verlags. Wie gesagt, das sind zwei klassische Bücher für 89 €. Und es gibt die kostenfreie digitale Teilausgabe. Beides wird heute Abend vorgestellt. Die neue Berliner Kindheit in der Berliner Akademie der Künste. Wir haben gesprochen mit Erdmut Witzisler, dem Leiter des Walter Benjamin Archivs. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Witzisler. Ich danke Ihnen, Herr Mayer.